Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 2. Die Untersuchung wurde nicht verschoben. Hinsichtlich der Tatsachen herrschte keine Meinungsverschiedenheit. Wie die Patna zu ihrem Leck gekommen war, ließ sich unmöglich herausfinden. Gegenstand der gerichtlichen Untersuchung war nicht das grundsätzliche Warum, sondern das oberflächliche Wie der Geschichte. Der junge Bursche hätte es ihnen sagen können. Und obwohl es gerade das war, was die Zuhörerschaft interessierte, führten die Fragen, die an ihn gerichtet wurden, von dem fort, was für mich das einzig Wissenswerte gewesen wäre. Aber offen gestanden, ein Polizeirichter und zwei nautische Beisitzer taugen zu nicht viel mehr. Ich will nicht behaupten, dass die Kerle dumm waren. Der Richter war sehr geduldig. Einer der Beisitzer war ein Segelkapitän mit rötlichem Bart und frommer Denkungsart. Der andere war Brierly. Der große Brierly. Der Kapitän des Prunkschiffs der Blue Star Line. Das war er. Die Ehre, die ihm zuteil geworden war, schien ihm überaus lästig. Mit 32 Jahren hatte er eine der besten Kapitänsstellen im Osthandel erhalten. Und bildete sich auch noch viel darauf ein. Er hatte Menschenleben auf hoher See gerettet, hatte Schiffen in Seenot Hilfe gebracht, besaß eine goldene Uhr, die ihm von der Versicherungsgesellschaft überreicht worden war, und ein Fernglas mit der Widmung einer fremdländischen Regierung in Anerkennung seiner Dienste. Er war sich seiner Vorzüge und Verdienste voll bewusst. Als ich ihn sah, wie er neben dem bescheidenen, blassen Richter saß, der die Verhandlung führte, bot seine Selbstzufriedenheit mir und der Welt eine Oberfläche dar, die so hart war wie Granit. Kurz darauf verübte er Selbstmord. Er sprang kaum eine Woche nach Beendigung des Verfahrens und keine 3 Tage, nachdem sein Schiff den Hafen verlassen hatte, auf hoher See über Bord. Doch war es kein plötzlicher Entschluss. Sein ergrauter erster Offizier Jones erzählte mir die Geschichte. Als er morgens an Deck kam, hatte Brierly anscheinend im Kartenhaus geschrieben. Es war 4:10 und die mittlere Wache noch nicht abgelöst. Er hörte mich auf der Brücke und rief mich rein. Ich wollte nicht rein, wahrhaftig, Captain Marlowe. Ich konnte den armen Captain Brierly nicht ausstehen, muss ich beschämt zugeben, obwohl ich sein erster Offizier war. Er war über zu viele Köpfe hinweg befördert worden und er verstand es so verflucht gut, einem, wenn er auch nur Guten Morgen sagte, zu verstehen zu geben, dass man niemand war. Kommen Sie herein, Mr. Jones. Sagte also, kommen Sie herein, Mr. Jones. Diesem prahlerischen Tonfall. Kommen Sie herein, Mr. Jones, wir wollen das Besteck machen. Wir wollen das Besteck machen. Sagt er über die Seekarte gebeugt mit einem Zirkel in der Hand. Noch 32 Meilen, sagt er, und wir sind klar. Dann ändern Sie den Kurs um 2 Strich nach Süden. Ich sagte, in Ordnung. Und wunderte mich, was für Umstände er machte, da ich ihn ohne dies rufen musste, ehe der Kurs geändert wurde. Gerade da wurden 8 Glasen geschlagen. Wir traten auf die Brücke hinaus und der zweite Offizier bemerkte, ehe er sich zurückzog in seiner üblichen Art, 71 auf dem Log. Captain Brierly blickte auf den Kompass und über das Deck und plötzlich sagte er mit einem leisen Seufzer, ich gehe achtern und stelle Ihnen selber das Log auf Null, damit kein Irrtum entsteht. Noch 32 Meilen auf diesem Kurs und Sie sind sicher. Lassen Sie einmal sehen. Die Korrektur auf dem Log ist +6%. Sagen wir also noch 30 Meilen nach dem Zähler und dann schlagen Sie gleich 20 Grad nach Steuerbord ein. Hat keinen Sinn, Distanz zu verlieren, nicht wahr? Ich hatte ihn nie so viel auf einmal reden hören. Er ging die Treppe hinunter und der Hund, der ihm, wohin er auch ging, Tag und Nacht auf den Fersen blieb, folgte ihm und rutschte mit der Schnauze voran die Stufen hinab. Geh zurück, Rover. Auf die Brücke, Junge. Brierly blieb stehen und sprach zu seinem Hund. Geh zurück, Rover. Auf die Brücke, Junge, lauf, schnell! Schließen Sie den Hund in das Kartenhaus ein, aus der Dunkelheit ein, zu. Mr. Jones. Ja? Schließen Sie den Hund ins Kartenhaus ein, Mr. Jones, ja? Ja, das war das letzte Mal, dass ich seine Stimme hörte, Captain Marlowe. Es waren die letzten Worte, die er in Hörweite eines lebenden Wesens sprach. Er fürchtete, das arme Tier werde ihm nachspringen, wissen Sie? Der erste Bootsmann brachte um 5:30 Uhr den Schlauch nach hinten, um das Deck zu waschen. Nach einer Weile stellt er ab, rennt auf die Brücke. Würden Sie bitte achtern kommen, Mr. Jones, sagt er, da ist was Komisches. Es war Captain Brierlys goldener Chronometer, der sorgfältig mit der Uhrkette an der Reling aufgehängt war. Sobald mein Blick darauf fiel, war ich wie geschlagen und wusste Bescheid. Mir war, als hätte ich ihn über Bord gehen sehen. Und ich konnte auch sagen, wie weit wir ihn hinter uns gelassen hatten. Das Log an der Heckreling zeigte 18 3/4 Meilen an. Und an dem Hauptmast fehlten 4 Belegnägel. Nun steckte sie sich in die Tasche, um schneller unterzugehen, nehme ich an. Während der Mittelwache hatte er 2 Briefe geschrieben. Einen an die Gesellschaft, den anderen an mich. Er gab mir eine Menge Instruktionen für die Fahrt und er konnte sich gar nicht zurückhalten mit Hinweisen darauf, wie ich mich unseren Leuten in Shanghai gegenüber benehmen sollte, damit ich den Befehl über die Ossa behielte. Er schrieb, wie ein Vater seinem Lieblingssohn geschrieben hätte, Captain Marlowe. Und ich war 25 Jahre älter als er und hatte schon Salzluft gerochen, als er noch in den Kinderschuhen steckte. Ja. Hier hält man Captain Brierlys Erinnerung in Ehren. Wenn auch nirgends sonst auf Erden. Warum beging er nur diese unbesonnene Handlung? Warum nur? Warum? Manchmal sitze ich hier und denke nach, bis mir der Schädel zu brummen beginnt. Es muss doch einen Grund gegeben haben. Sie können sich darauf verlassen, Jones. Es war bestimmt nichts, was Sie oder mich sehr beunruhigt hätte. Ja. Ja, weder Sie noch ich haben je so viel über uns nachgedacht. All das ereignete sich mehr als 2 Jahre später auf dieser nautischen Ruine der Fire Queen, deren Befehl Jones erhalten hatte. Ebenfalls durch einen komischen Zufall von Matheson. Dem verrückten Matheson. Andere Geschichte. Natürlich ist meine Erinnerung an die letzte Unterhaltung mit Brierly von dem Wissen um sein Ende gefärbt, das so kurz darauf folgte. Ich sprach mit ihm zum letzten Mal, während die Untersuchung im Gange war. Es war nach der ersten Vertagung. Und er schloss sich mir auf der Straße an. Man hat mich in diese Verhandlung hineingezogen, wissen Sie? Und der Himmel weiß, wie lange sie noch dauern wird. 3 Tage, nehme ich an. Und was kommt dabei heraus? Es ist das dümmste Unternehmen, das sich denken lässt. Warum spannen wir den jungen Kerl so auf die Folter? Zum Henker, wenn ich es wüsste. Es sei denn, weil er es mit sich geschehen lässt. Ja, natürlich. Sieht er denn nicht, dass sein schuftiger Kapitän sich verdrückt hat? Was erwartet er noch? Nichts kann ihn retten. Er ist erledigt. Warum in all dem Schmutz wühlen? Ich wies darauf hin, dass der Kapitän der Partner seine Chefin ins Trockene gebracht habe und fast überall Mittel auftreiben könne, um sich aus dem Staub zu machen. Jim habe wahrscheinlich keinen roten Heller in der Tasche. Es koste schon etwas, auszureißen. Wirklich? Nicht immer. Nun, soll er sich doch 20 Fuß tief unter den Erdboden verkriechen und dort bleiben? Himmel! Ich tät's. Es gehört auch eine Art Mut dazu, die Sache bis zum Ende durchzustehen, wie er es tut. Und dabei genau zu wissen, dass sich niemand die Mühe machen würde, ihm nachzulaufen, wenn er das Weite suchen würde. Zum Teufel mit dem Mut. Diese Art Mut bringt keinen Menschen weiter. Ich will Ihnen was sagen. Ich setze 200 Rupien aus. Wenn Sie weitere 100 dazulegen und den armen Wicht dazu bringen, morgen früh zu verduften. Der Kerl wird doch ein Einsehen haben. Er muss einfach. Diese Fliegste Öffentlichkeit ist zu fürchterlich. Da sitzt er, während all diese verteufelten Einheimischen, diese Bootsleute, indische Matrosen, Rudergänger ihre Aussagen machen, die genügen müssten, um einen Mann vor Scham in Grund und Boden versinken zu lassen. Es ist abscheulich. Wenn er sich aus dem Staube machte, würde das alles sogleich aufhören. Lassen Sie. Die Feigheit dieser vier Männer ist mir nicht derart wichtig. Und Sie wollen ein Seemann sein? Ich bilde mir ein, einer zu sein. Das Schlimmste ist, dass ihr alle kein Gefühl für Würde habt. Ihr denkt nicht genügend über das nach, was von euch erwartet wird. Das ist eine Schande. Ich gebe Ihnen jetzt 200 Rupien, Marlow, und Sie müssen mit dem Jungen reden. Zum Teufel mit ihm. Ich wünschte, er wäre nie hierher gekommen. Tatsache ist, ich glaube, meine Leute kennen die Seinen. Sein Alter ist ein Pastor und ich erinnere mich jetzt, dass ich ihm einmal begegnet bin, als ich vor einem Jahr bei meinem Vetter in Essex war. Wenn ich mich nicht irre, bildete sich der alte Kerl viel auf seinen Seemannssohn ein. Fürchterlich. Ich kann es nicht selber tun, aber Sie. Wieso sollte ich? Nein! Brierly ging verschnupft von dannen. Am nächsten Tag kam ich verspätet in den Gerichtssaal und saß allein. Natürlich konnte ich die Unterhaltung, die ich mit Brierly gehabt hatte, nicht vergessen. Und jetzt sah ich sie beide vor mir. Das Benehmen des einen verriet mürrischen Trotz und das des anderen verächtliche Langeweile. Aber Brierly war nicht gelangweilt. Und vielleicht war auch Jim nicht trotzig. Dann ereignete es sich, dass sich unsere Blicke kreuzten. Und der Blick, den er mir zusandte, ließ jedes Verlangen, mit ihm zu sprechen, in mir ersterben. Das war am zweiten Tag der Untersuchung. Sehr bald nach diesem Blickwechsel wurde die Verhandlung abermals vertagt. Die Weißen begannen sogleich hinauszudrängen. Jim befand sich unter den Ersten, die aus dem Saal gingen. Ich sah die Umrisse seiner breiten Schultern und seines Kopfes im Licht, das durch die Tür fiel, während ich mir langsam den Weg ins Freie bahnte und mich dabei mit einem anderen Mann unterhielt, einem Fremden, der mich beiläufig angesprochen hatte. Das ist meine erste Fahrt hier. Wir waren gerade aus der Tür getreten und schritten hinter Jims stämmigem Rücken vorbei, als... Was? Oh, Vorsicht, Vorsicht! Sieht sich nur diesen Köter an! Ob der gelbe Hund zu den Dorfbewohnern gehörte, die auf den nächsten Rechtshandel warteten, weiß ich nicht. Jedenfalls war ein Hund da, der sich auf heimtückische Art zwischen den Leuten hindurchschlängelte und meinen Begleiter stolpern ließ. Gleich darauf wurden wir durch die hereinströmende Menschenmenge voneinander getrennt. Aufeinander mal! Jim drehte sich um, also dann aufeinander und versperrte mir den Weg. Sagten Sie etwas zu mir? Nein. Sie sagen nein, aber ich habe es gehört. Ein Irrtum? Soweit ich mich entsinne, habe ich Ihnen gegenüber noch nie den Mund aufgemacht. Was hat es zu bedeuten, dass Sie mich den ganzen Morgen anstarrten? Haben Sie erwartet, dass wir alle mit niedergeschlagenen Augen dasitzen würden, aus Rücksicht auf Ihre Empfindlichkeit? Nein, schon gut, schon gut. Ich werde damit schon fertig. Nun dulde ich nicht, dass mich jemand außerhalb des Gerichtssaals beschimpft. Sie sprachen mit ihm? Oh ja, ich weiß, aber Sie wollten, dass ich es höre. Ich versichere Ihnen, Sie befinden sich in einem außerordentlichen Irrtum. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie darauf kommen. Sie dachten wohl, ich hätte Angst, mich zur Wehr zu setzen, ha? Wenn Sie so groß wie zwei Männer und so stark wie sechs wären, würde ich mich nicht scheuen, Ihnen zu sagen, was ich von Ihnen denke, Sie. Halt. Ehe Sie mir mitteilen, was Sie von mir denken, seien Sie bitte so freundlich und erklären mir, was ich gesagt oder getan haben soll. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich es nicht bin. Ich sage Ihnen, ich weiß es nicht. Jetzt, da Sie sehen, dass ich keine Angst habe, versuchen Sie zu kneifen. Nun, wer ist jetzt der Köter, ha? Ach, gütiger Himmel. Ich lasse mich von niemandem. Sie denken doch nicht etwa... Ich habe es ja deutlich gehört. Das waren Sie es nicht? Schön, ich werde den anderen schon finden. Seien Sie kein Narr. Das war ganz anders. Ich habe es gehört. Sehen Sie doch, da drüben. Schließlich folgten seine Augen der Richtung meines ausgestreckten Zeigefingers. Er schien anfangs nicht zu verstehen, war dann verwirrt und schließlich so erstaunt und erschrocken, als hätte er noch nie einen Hund gesehen. Niemand dachte im Traum daran, Sie zu beleidigen. Also bleiben Sie doch. Hören Sie doch auf, davon zu laufen. Niemals! Von niemandem! vor keinem Menschen auf der Welt. Ich will nicht behaupten, dass ich Jim verstand. Im Ganzen wurde man aus ihm nicht klug. Zu diesem zusammenfassenden Urteil gelangte ich, nachdem er mich spät am Abend verlassen hatte. Ich war für einige Tage in Malabar abgestiegen und auf meine dringliche Einladung hin aß er dort mit mir zu Abend. Ich konnte mich nicht davon machen. Der Kapitän tat es, bei ihm mag es angehen. Ich konnte es nicht und ich wollte es auch nicht. Sie machten sich alle auf die eine oder andere Art aus dem Staub, aber ich konnte nicht, ich kann nicht. Glauben Sie wirklich? Ja, wissen Sie, was Sie getan hätten? Wissen Sie es? Alles kommt darauf an, dass man vorbereitet ist. Ich war es nicht, nein, nicht damals. Ich möchte mich nicht entschuldigen. Aber ich möchte es erklären. Ich möchte, dass mich jemand versteht. An Bord jenes Dampfers, der sie aufgefischt hatte, waren sie schon nach dem ersten Tag scheel angesehen worden. Der dicke Kapitän erzählte eine Geschichte, die anderen schwiegen. Also hielt diese Schott doch dich? Ja, es hielt. Und doch schwöre ich Ihnen, ich fühlte, wie es nachgab, unter meinen Händen. Es ist erstaunlich, welche Spannungen altes Eisen zuweilen aushält. Oh, mein Gott, was habe ich für eine Gelegenheit verpasst. Wenn Sie auf dem Schiff geblieben wären? So dumm, dass Sie es nicht vorher wussten. Zum Henker, ich sag Ihnen, es wölbte sich vor und ein Plackenrost, so groß wie meine Handfläche, fiel von der Platte ab, ganz von selbst. Das hat Ihnen einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Glauben Sie denn, ich dachte an mich? Mit 160 Leuten hinter mir, alle in tiefem Schlaf auf diesem vorderen Zwischendeck allein. 160 und mehr noch Achtern, mehr noch auf dem Deck. Diese Schlafenden, die von nichts wussten. Dreimal so viel, wie in die Rettungsboote ging, wenn überhaupt noch Zeit geblieben wäre. Ich war, während ich dort stand, darauf gefasst, das Eisen bersten und das Wasser über all die Schlafenden sich ergießen zu sehen. Was konnte ich tun? Was? Etwas sprach in meinem Kopf. 800 Menschen und 7 Boote. 800 Menschen und 7 Boote und keine Zeit. Glauben Sie etwa, ich hätte Angst vor dem Tod gehabt? Ich schwöre einen Eid darauf. Ich hatte keine Angst. Bei Gott, nein. Er hatte keine Angst. Oh nein. Er fürchtete sich nicht vor dem Tod. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Er fürchtete sich vor der Katastrophe. In seiner verwirrten Fantasie hatte er sich all die Schrecken einer Panik ausgemalt. Den niedertrampelnden Ansturm, die jämmerlichen Schreie, überschwemmte Boote, all die abscheulichen Umstände einer Katastrophe auf See, von denen er je gehört hatte. Dann kam ihm der Gedanke, dass ihm vielleicht noch genügend Zeit blieb, um hinaufzurennen und die Taillerebs von den Klampen zu kappen, damit die Boote flott würden, wenn das Schiff unterging. Er begann unsicher zu rennen. Musste über Beine steigen, musste es vermeiden, gegen Köpfe zu stoßen. Plötzlich packte mich jemand unten am Rock und eine kummervolle Stimme flehte: Wasser! Das Licht der Lampe, die er in seiner Rechten hielt, fiel auf ein aufwärts gekehrtes, dunkles Gesicht. Wasser? Der arme Kerl klammerte sich wie ein Ertrinkender an mich. Wasser? Was meinte er? Was wusste er? Ich befahl ihm, so ruhig ich nur konnte, mich loszulassen. Er hielt mich auf, die Zeit drängte, andere begannen unruhig zu werden. Ich brauchte Zeit. Zeit, um die Boote loszuschneiden. Und jetzt hat er meine Hand zu fassen bekommen und ich ahnte, dass er gleich anfangen würde zu schreien. Wie ein Blitz durchfuhr es mich, dass das genügt, um meine Panik auszulösen. Ich holte mit meinem freien Arm aus und schleuderte ihm die Laterne ins Gesicht. Das Glas klirrte, das Licht erlosch. Doch er ließ mich los. Und ich rannte davon. Ich wollte zu den Booten. Er lief mir hinterher. Wollte keine Ruhe geben, versuchte zu schreien. Ich hatte ihn schon halb erdrosselt, ehe ich verstand, was er wollte. Er wollte Wasser, Trinkwasser. Sein Kind war krank und durstig. Das war alles. Ich rannte in meine Kammer, nahm meine Wasserflasche und warf sie ihm zu. Als ich schließlich auf die Brücke kam, hieften die Kerle gerade eines der Boote aus den Klampen. Ein Boot. Ich kam die Treppe heraufgerannt, als mich ein schwerer Schlag auf die Schulter traf, gerade an meinem Kopf vorbei. Der erste Ingenieur hob abermals das Stemmbrett. Ich wich dem armen Besessenen aus und packte ihn. Da begann er in meinen Armen zu flüstern. Mich! Lassen Sie los! Ich dachte, Sie sind einer von denen. Ich schleuderte ihn von mir. Der Kapitän, der an dem Boot beschäftigt war, blickte sich um und kam mit geducktem Kopf, knurrend wie ein wildes Tier, auf mich zu. Sie sind's! Helfen Sie uns! Schnell! Das sagt er. Schnell. Es geht nicht. Wollen Sie nichts unternehmen? Fragte ich. Doch, verschwinden! Doch? Nein. Verschwinden? Ich glaube nicht, dass ich damals verstand, was er meinte. Die beiden anderen hatten sich inzwischen wieder aufgerichtet und rannten zum Boot. Sie stampften, sie keuchten, sie schoben, sie verfluchten das Boot, das Schiff, einander, verfluchten mich. Alles im Flüsterton. Fester, fester! Ich rührte mich nicht. Ich sagte nichts. Ich beobachtete die Neigung des Schiffs. Es lag so still da wie auf den Pallen im Trockendock. Nur so. Er hielt seine Hand hoch, die Handfläche nach unten, die Finger geneigt. Haben Sie schon einmal ein Schiff gesehen, das mit geneigtem Bug dahintreibt, am Sinken gehindert, durch nichts als ein altes Eisenblech, das zu verrostet ist, um noch eine Abstützung auszuhalten? Haben Sie? Ja? Oh ja, abstützen. Ich dachte daran. Ich dachte an alles Menschenmögliche. Hätten Sie den Mut gehabt, mit dem Hammer zum ersten Schlag auszuholen, wenn Sie dieses Shot gesehen hätten? Verdammt, um so etwas zu tun, muss man noch an eine Chance glauben. 1 zu 1000 wenigstens. Den Schatten einer Chance. Er war unfähig, auch nur den kleinen Finger zu rühren, während der Kapitän und die beiden Ingenieure sich verzweifelt an jenem Boot zu schaffen machten. Irgendetwas war schiefgegangen. In der Aufregung hatten sie es offenbar fertiggebracht, den Bolzen der vordersten Bootsklampe festzuklemmen. Und dieses Missgeschick hatte sie um ihr letztes Fünkchen Verstand gebracht. Der erste Ingenieur zerrte an Jims Ärmel. Jim, kommen Sie! Lassen Sie mich. Ja, was ist denn? Zeitet! Schlug in den Schädel ein! Helfen Sie doch! Wollen Sie nicht Ihr Leben retten? Fluchter Feigling! Los! Kriecht runter! Versucht es hochzuheben! Warum helfen Sie nicht, Captain? Sie, der Stärkste! Gott verdammt mich! Ich bin zu dick! Kommen Sie, helfen Sie, Mann! Sind Sie denn verrückt, dass Sie die letzte Gelegenheit vergeuden? Sehen Sie doch! Da! Und schließlich blickte Jim Achter aus, wohin der andere mit der Beharrlichkeit eines Besessenen deutete. Er sah eine stumme schwarze Gewitterwolke, die schon ein Drittel des Himmels verschlungen hatte. Die erste Bewegung des Schiffs in der Woge, die solch einem Wolkenbruch vorangeht, würde seine letzte sein. Würde zu einem Sturz werden. Würde sich sozusagen in einem langen Tauchen fortsetzen. Immer tiefer und tiefer. Bis auf den Meeresgrund. Der Himmel war schwarz. Das Unwetter hatte sich von hinten an uns herangepirscht. Ich glaube fast, dass es da irgendwo in mir noch eine leise Hoffnung gegeben hatte. Ich weiß nicht. Aber das alles war jetzt dahin. Es machte ihn wahnsinnig. Es machte mich wahnsinnig. Ich war wütend, als wäre ich in eine Falle gegangen. Aber es brachte ihm auch die wichtige Absicht wieder zu Bewusstsein, die ihn auf die Brücke hatte eilen lassen. Er hatte sich vorgenommen, die Rettungsboote klarzumachen. Er zog sein Messer aus der Tasche und machte sich daran, die Taue durchzuschneiden. Die erste Aussicht, wenn dieses Gesindel erst einmal im Wasser ist, die werden ihn von den Booten aus schön den Schädel einschlagen. Mein Gott, ein Hammer hier! Ein Hammer. Gut, ich hole einen Hammer. Hier, der Hammer. Los! Dann hörte ich das Klopfen des Hammers und das Geräusch des herunterfallenden Teils. Das Boot war klar. Sie drückten gegen den Bug des Bootes. Sie drückten mit ihren Händen, mit ihren Köpfen, mit aller Macht ihrer Leiber. Allein, kaum hatten sie den Vordersteven von David klar bekommen, ließen sie alle wie auf Kommando los und begannen hineinzuklettern. Die Folge davon war, dass das Boot sogleich zurückschwang und sie hilflos durcheinanderfallend wieder auf das Deck brachte. Das ging dreimal so. Ich verabscheute sie. Ich hasste sie. Ich musste das alles mit ansehen. Sie fielen ein ums andere Mal aufs Deck zurück, standen da, fluchten aufeinander und stürmten plötzlich von neuem geschlossen vor. Es war zum Totlachen. Dann spürte ich, wie das Schiff sich bewegte. Es neigte nur eben seinen Bug und hob ihn sacht wieder. Langsam. Unendlich langsam. Der letzte Augenblick war gekommen, wie er dachte. In diesem Augenblick war es denn auch, dass er sah, wie einer der Männer am Boot plötzlich taumelte und zusammenbrach. Es war der Hilfsmaschinist, so ein hagerer, bleicher Kerl mit einem struppigen Schnurrbart. Spielte den dritten Ingenieur. Tot? Ja, anscheinend. Schwaches Herz, Aufregung, Überanstrengung. Teufel mag's wissen. Komisch, was? ein schwaches Herz. Ich wünschte manchmal, meines wäre auch schwach gewesen. Wirklich? Ja. Sie verstehen das nicht. Die nächste Minute war seine letzte an Bord. Das Erste, was ihm zu Bewusstsein kam, war das knirschende Geräusch der schweren Davids, die endlich ausschwammen. Aushaken! Stoßt ab! Wenn euch übernehmen! Das Unwetter bricht über uns herein, dieser verfluchte Drehhaken! Er hörte hoch über seinem Kopf das leise Grollen des Sturms. Unter seinen Füßen hörte er einen Schmerzensschrei. Ich war über seine Füße gestolpert. Ich konnte hören, wie sie dort unten herumhantierten und eine Stimme schrie wie durch einen Schacht: George! Und dann erhoben sich drei Stimmen zu einem Schrei. Sie drangen nacheinander an mein Ohr. Eine blökte, eine kreischte, eine brüllte: George! Sie schrien: George! Da auf dem Schiff waren 800 Leute, 800 lebendige Wesen. Und sie schrien nach einem toten Mann, den sie retten wollten. George! Mein Gott! Das Unwetter! Stoßt ab! Ich war sehr ruhig. Bis zu pechschwarzer Rauch. Weder Meer noch Himmel war zu sehen. Ich hörte das Boot längsseits anschlagen. Bum, bum, bum. Und plötzlich brüllte der Käpt'n: Mein Gott, das Unwetter, stoßt ab! Und das Schiff begann langsam vorn wegzusacken. Der Regen schlug wie Wogen über uns herein. Die Mütze flog mir vom Kopf. Der Atem wurde mir in die Kehle zurückgetrieben. Ich hörte, als stünde ich auf einem Turm, noch einmal den wilden Schrei: George, spring schon! Es sank unter mir fort, vornüber. Ich war gesprungen, wie es scheint. Sieht ganz so aus. Ich wusste nichts davon, bis ich aufblickte. Er glaubte, alle seine Rippen auf der linken Seite müssten gebrochen sein. Dann rollte er herum und sah das Schiff, das er im Stich gelassen hatte, undeutlich vor sich aufragen. Es wirkte höher als eine Wand. Es ragte wie eine Klippe über dem Boot auf. Ich hätte sterben mögen. Es gab kein Zurück. Mir war, als ob ich in einen Brunnen gesprungen sei. In einen unendlich tiefen Schlund. Er kauerte sich im Bug zusammen und warf verstohlene Blicke zurück. Er konnte gerade den Schein des gelben Toplichtes hoch oben sehen. Verschwommen wie ein letzter Stern, der im Begriff ist zu erlöschen. Ich erschrak darüber, dass es noch immer da war. Niemand im Boot gab einen Laut von sich. Dann zog der Schauer weiter. Eine Hand berührte seinen Rücken. Bist du das, George? Das Schiff! Es ist verschwunden! Gerade noch zur rechten Zeit. Ich habe gesehen, wie das Schiff unterging. Hab mich zufällig gerade umgedreht. Hat gar nichts gehört. Sie horchten in die Finsternis, als warteten sie darauf, Schreie zu hören. Das Meer war nicht vom Himmel zu unterscheiden. Es war nichts zu sehen, nichts zu hören. Ich hab doch gleich gesagt, dass das Schiff untergeht. Keine Minute zu früh. Knapper Not. Himmel, ja. Sackte weg wie ein Plätteisen. Das Mastlicht sah aus wie ein brennendes Zündholz, das jemand fallen gelassen hat. Da bin ich froh. Was bin ich froh? Ja, ich hätte sie am liebsten niedergeschlagen. Lockten da auf den Achter, duchten. Ich konnte gerade ihre Umrisse erkennen. George, warum bist du denn nicht gesprungen, du Irrer? Du bist wirklich der größte Idiot, den es je gegeben hat. Ein Vollidiot bist du, George. Ein Depp. Sag schon. Warum? Was war denn los? Sag endlich, George. Lass los. Hey, wie? Das ist ja der verdammte erste Offizier. Was? Nein. Dieses feige Arschloch? Das glaub ich nicht. Was tun Sie hier? Sie sind mir ein ist feiner Kerl. Ist mit Hand anzulegen? Dann hier einschleichen? Wohl wieder aufgewacht. Nein, der dürfte gar nicht mehr leben. Ein Mensch will dich hier. Dass er überhaupt den Mut hat, an die Tür zu springen. Feiger Mörder. Was hast du mit George angestellt? Ja. Warum sollten wir drei dich nicht einfach über Bord werfen? Ja, versucht's doch. Für 2 Pence mache ich's. Feiger Mörder. Du feiger Mörder, du. Sie erdreisteten sich zu behaupten, ich hätte aus irgendeinem Grund den Heizer, also diesen George, umgebracht. Feiger Mörder! Warum hätte ich das tun? Feiger Mörder! Du hast ihn umgebracht! Halt's Maul! Du hast ihn umgebracht! Du machst es. Nein, aber ich bring dich gleich um. Sie werden doch keinen Mann mit einem gebrochenen Arm schlagen. Ich hörte ein schweres Stampfen, ein schnaubendes Knurren. Das andere Biest kam auf mich zu. Zog einen Riemen klappernd über das Heck. Nur zu, rief ich. Nun, was geschah? Nichts. Ich war bereit, aber sie wollten nur Krawall. Es geschah nichts. Und die aufgehende Sonne traf Jim so, wie er in den Bug dieses Bootes gesprungen war. 6 Stunden wachsamer Unbeweglichkeit. Könnt ihr ihn euch vorstellen, wie er schweigend dastand, die ganze Nacht, während das Boot langsam weiterfuhr, während die dunklen Gestalten, die die niedrig stehenden Sterne heckwärts verdeckten, Umrisse bekamen, zu Schultern, Köpfen, Gesichtern wurden. Da saßen sie im Heck, Schulter an Schulter mit dem Käpt'n in ihrer Mitte, wie 3 schmutzige Eulen, und starrten mich an. Sie riefen mich vom Heck, als wären wir die intimsten Freunde. Ich hörte sie. Sie flehten mich an, vernünftig zu sein. Was regte ich mich denn so auf? Sie hat mir doch nichts zuleide getan, oder? Sie hat mir nichts zuleide getan? Nichts? Rein gar nichts? Nichts getan? Nichts getan? Herr im Himmel, was hätten Sie mir denn noch antun können? Sie sind hart geprüft worden. Ich hatte überhaupt keine Chance. Bei so einer Bande? Und jetzt wurden sie so verteufelt freundlich. Freunde, Schiffskameraden. Wir sind doch alle in einem Boot. Und jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Wir haben es ja auch nicht bös gemeint. Ist uns doch egal, was aus George geworden ist. Der ist im letzten Augenblick in seine Kammer, um was zu holen und dann nicht mehr zurückgekommen. Der Mann ist eben ein Dummkopf. Natürlich ist das traurig. Komm schon, komm zu uns nach hinten. Hör dir einfach in Ruhe an, was der Captain zu sagen hat. Wir werden bestimmt heute noch bei Tageslicht aufgefischt. Wir sind auf der Hauptroute des gesamten Kanalverkehrs. Jetzt komm schon. Na komm schon. Kommen Sie. Danke, ich höre sehr gut hier, wo ich bin. Verflucht nochmal. Ich werde nicht Ihnen zuliebe aus vollem Halse herumbrüllen. Haben Sie etwa Angst, man könnte Sie an Land hören? Sind Sie komplett irre, Mann? Ruhigen Sie sich, Captain. Was lag mir schon daran, auf welche Geschichte Sie sich geeinigt hatten? Ruhig Blut. Sie sollten nur erzählen, was Ihnen passte. Ich kannte die Geschichte. Lasst ihn. Oh, er versteht schon. Der Dummkopf wird sich hüten, was zu sagen. Die Avondale nahm uns kurz vor Sonnenuntergang an Bord. Sie erzählten ihre Geschichte. Und sie sagten nichts? Was hätte ich denn sagen sollen? Leichter Stoß stoppten das Schiff, stellten den Schaden fest, ergriffen Maßnahmen, die Rettungsboote klarzumachen, ohne eine Panik auszulösen. Und als das erste Boot herabgelassen war, ging das Schiff in einem Gewittersturm unter, sank weg wie Blei. Was hätte plausibler sein können? Und schrecklicher? Ich war hineingesprungen, nicht wahr? Das war es, wofür ich rückhaltlos einstehen musste. Die Geschichte war belanglos. Es war, als würden die Toten betrogen. Und es gab keine Toten. Und das machte nichts. Vielleicht? Tote oder keine Tote, ich konnte nicht klarkommen. Ich musste leben, oder nicht? Ja, schon. Wenn Sie so wollen. Ich war natürlich froh. Ich war erleichtert. Ich war erleichtert zu erfahren, dass jene Schreie... Hab ich Ihnen von den Schreien erzählt, die ich hörte? Schreie? Nein. Nun, ich hörte sie. Hilferufe, die der Sprühregen herübertrug. Einbildung vermutlich. Die anderen hörten nichts. Ich fragte sie später, sie sagten alle nein. Nein? Aber die Lichter? Die Lichter gingen unter, wir sahen sie nicht. Sie waren nicht mehr da. Wenn sie zu sehen gewesen wären, wäre ich zurückgeschwommen. Ich wäre zurückgegangen und hätte hinaufgerufen. Ich hätte sie gebeten, mich an Bord zu nehmen. Ich hätte meine Chance gehabt. Zweifeln Sie daran. Die Frage der Lichter, die schon nicht mehr gesehen wurden, als das Boot sich kaum mehr als eine Viertelmeile vom Schiff entfernt haben konnte, war ein hart umstrittener Punkt. Sie hatten nicht den geringsten Schimmer gesehen, obwohl sie in Seeweite waren. Und sie konnten es sich nur auf eine Weise erklären. Das Schiff war untergegangen. Es war offenkundig und beruhigend. Kein Wunder, dass sie nicht nach einer anderen Erklärung suchten. Aber die richtige war sehr einfach. Und sobald Brierly sie vorbrachte, ließ das Gericht die Frage fallen. Wenn Sie sich erinnern, war das Schiff zum Stehen gebracht worden, das Heck hoch erhoben und den Bug dadurch, dass die vorderen Räume vollgelaufen waren, tief im Wasser. Dadurch, kopflastig, drehte sich das Schiff, als die Gewitterböe es seitlich traf, mit dem Bug scharf in den Wind. Durch diese Änderung der Lage wurden alle Lampen des Schiffes innerhalb weniger Augenblicke vom Boot weg leewärts gedreht. Das Schiff kehrte seiner Besatzung den Rücken zu, als verachte es ihr Schicksal. Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal.